Die Auflösungserscheinungen im Warschauer Pakt, in dem Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei den Abzug der sowjetischen Truppen verlangen, sind nun auch in der NATO zu beobachten. Belgiens Verteidigungsminister Koeme hat ohne Rücksprache mit den Verbündeten den Abzug der Truppen aus der Bundesrepublik angedeutet. Er fragt nicht zu Unrecht, kann man noch belgische Truppen entlang der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR stationieren, wenn die Bürger dieser beiden Länder ohne große Probleme frei reisen können und offen über eine deutsche Wiedervereinigung gesprochen wird? Belgiens Alleingang wird offensichtlich auch von den Holländern unterstützt, die gleichfalls an eine Truppenreduzierung ihrer Einheiten in der Bundesrepublik nachdenken. Die NATO hat ihre Mitglieder bisher entschieden davor gewarnt, einseitige Abrüstungsschritte einzuleiten. Aus Gründen der Stabilität besteht das westliche Bündnis auf überprüfbaren Abkommen mit dem Warschauer Pakt. Darüber wird in Wien verhandelt. Dort hat gerade gestern Bundesaußenminister Genscher ein rasches Abkommen über den Abbau der konventionellen Rüstung und Truppen gefordert. So dürfte ihm, wie der roten und grünen Opposition im Bundestag, der belgische Vorstoß nicht ungelegen kommen. Aus Bonn dazu ein Kommentar von Wolfgang Wiedemeyer. Die Absichtserklärung des belgischen Verteidigungsministers, 25.000 belgische Soldaten, die im deutschen Nachbarland, konzentriert auf Nordrhein-Westfalen stationiert sind, heimzuholen, ist ein Schlag ins Komtur des Nordatlantischen Bündnisses. Die NATO hat vor solchen Alleingängen in der Abrüstungspolitik stets gewarnt, aber es fällt manchem Partner der Allianz schwer, der zweifellos entspannteren Sicherheitslage in Europa tatenlos zuzusehen und, wie im Falle Belgien, eine kostspielige Garnison in einem anderen Land zu unterhalten. In der Tat ist die Bundesrepublik Deutschland zur Abwehr eines potenziellen Angreifers nicht auf 25.000 hier stationierte belgische Soldaten angewiesen. Aus militärischer Sicht der Dinge kann es Bonn also hinnehmen, wenn die Brüsseler Berufssoldaten mit ihren Kanonen abziehen. Die Sache hat aber auch eine politische Variante. Der belgische Verteidigungsminister begründet seine Entscheidung damit, dass die Kampfstärke des Warschauer Paktes heute mit anderen Augen betrachtet werden müsse, als zu der Zeit, da die belgischen Soldaten in der Bundesrepublik erstmals stationiert wurden. Er vielen Politikern im Westen so leicht dahingesagten These, dass der Warschauer Pakt angesichts der Auflösungserscheinungen im kommunistischen Block nur noch auf dem Papier stehe. Die NATO-Strategen und die Abrüstungsexperten in den Kanzleien der westlichen Regierungen würden es lieber sehen, wenn man ihre Kreise nicht durch einseitige und nicht mit dem NATO-Hauptquartier abgestimmte Truppenabzugsentscheidungen individueller Art stören würde. In Wien sitzen die Experten zusammen, um die weltweite Abrüstung voranzutreiben, fein ausbalanciert auf Gegenseitigkeit. Dort muss man auf westlicher Seite mit dem Funde wuchern können, um dem Osten die Abrüstung schmackhaft zu machen. Rein psychologisch gesehen bringt der Westen sich in eine schwierige Verhandlungslage, wenn einzelne NATO-Partner im Alleingang Truppenreduktionen vornehmen oder auch nur den Rückzug von Stationierungstruppen verfügen. Nicht nur Belgien denkt jedoch an Vorleistungen. Auch Bonn hat in den letzten Monaten die Reduzierung von Mannschaftsstärken der Bundeswehr in Aussicht genommen. Die FDP, die zwar nicht den Verteidigungsminister stellt, aber immerhin als Koalitionspartner in Bonn Gewicht hat, fordert den Verzicht auf ein neues Jagdflugzeug der Bundeswehr, den Jäger 90, und meint, man käme sogar mit 350.000 Bundeswehrsoldaten aus, eine Ziffer, die vor wenigen Monaten noch ins Reich der Utopie verwiesen worden wäre. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Osteuropa wird es der NATO schwerfallen, den Belgiern auf die Finger zu klopfen, und die Bundesregierung kann wohl nicht mehr als ihr Bedauern darüber ausdrücken, dass Belgiens Soldaten nach Hause gehen. Um die Zusammenarbeit zwischen Bonn und Ostberlin zu vertiefen, wird DDR-Ministerpräsident Modrow von Bundeskanzler Kohl am 13. und 14. Februar in Bonn erwartet. Der Kanzler legt Wert darauf, dass nicht nur der Regierungschef am Verhandlungstisch sitzt, sondern auch Mitglieder der demokratischen Opposition. Dafür ist aber ein Eintritt von Vertretern der oppositionellen Gruppen in die Regierung Modrow erforderlich. Darüber wird zur Stunde am runden Tisch in Ost-Berlin verhandelt. Die Aussichten sind nicht schlecht. Dagegen hat sich die Ost-CDU entschlossen, aus dem Kabinett Modrow auszutreten. Auch in der LDPD spielt man mit diesem Gedanken. Beide Blockparteien, die bisher wegen ihrer bedingungslosen Unterstützung der SED-Politik belastet sind, wollen damit ihre neue Unabhängigkeit auch von der erneuerten SED-PDS beweisen. Aus Berlin, Robert Röntgen. Wenn Ministerpräsident Modrow die Allparteienregierung in der DDR will, bekommt er sie nicht billig. Wenn ihm aber die Forderungen der Opposition zu hoch erscheinen sollten, hat er gar keine Regierung mehr, denn sein gegenwärtiges Kabinett löst sich auf. Die DDR-CDU hat ihren Rückzug aus der Regierung bekannt gegeben und die Liberaldemokraten denken heute über einen ähnlichen Schritt nach. Dann blieben ihm als Partner der SED nur noch die Nationaldemokraten und die Bauernpartei, die auch heute noch beweisen, dass sie zu Recht als Schöpfungen und Kreaturen der SED angesehen werden. Eine solche Regierung brauchte sich gar nicht die Mühe zu machen, morgens aus dem Bett aufzustehen. Niemand würde sie ernst nehmen, keiner auf sie hören. Also bleibt Modrow nur der Versuch einer Allparteienregierung, wenn er die DDR einigermaßen lebensfähig über die Wahlen am 6. Mai hinweg retten will. Dafür stellen nicht nur die Oppositionsparteien und Gruppen, sondern auch die gewandelten alten Parteien ihre Bedingungen. Auf den Kern gebracht ist das die nicht verhandelbare Forderung, die SED aus der politischen Macht zu verdrängen, sie in einem neuen Kabinett in eine untergeordnete Rolle zu bringen und ihr jeden entscheidenden Einfluss zu nehmen. Symbolisch steht dafür das Ultimatum an Modrow, seine SED-Parteiämter und seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen, solange er Ministerpräsident ist. Die SED, die trotz der landesweiten Demonstrationen für ihr Verschwinden weiterhin glaubt, dass sie noch eine entscheidende politische Kraft ist, muss sich heute in einer Krisensitzung mit der neuen Situation beschäftigen. Sie würde in einer Allparteienregierung die bisherige Mehrheit im Kabinett verlieren und könnte die Entwicklung in der DDR nicht mehr beeinflussen. Bisher haben ihre Minister, voran Wirtschaftsministerin Luft, zwar immer dramatisch Veränderungen im Wirtschaftssystem angekündigt, wie gestern die Gewerbefreiheit, aber gleichzeitig so viele Beschränkungen, Hindernisse und Belastungen bestehen lassen, dass viele Versprechungen nur Deklamationen sind. Wenn dann aus Bonn Unzufriedenheit laut wird, hält Regierungssprecher Mayer, einer der Überlebenden des alten Systems, das für eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR. Genau diese SED-Art von Handeln und Reden will die Opposition endlich abschaffen. Und wenn die SED dann nicht nachgibt, kann sie schnell allein im Regen stehen. Am kommenden Sonntag sind im Saarland rund 850.000 Bürger aufgerufen, im kleinsten Flächenland der Bundesrepublik einen neuen Landtag zu wählen. Diese erste Wahl in der Bundesrepublik nach den Machtveränderungen in der DDR bildet den Auftakt für ein entscheidendes Wahljahr 1990, in dem am 6. Mai nicht nur die ersten freien Wahlen in Ostdeutschland stattfinden, sondern in der Bundesrepublik noch 5 andere Landtags- und Kommunalwahlen, an deren Ende am 2. Dezember die Bundestagswahl steht. Im Saarland hat der regierende Ministerpräsident Lafontaine mit seinen Sozialdemokraten wieder gute Aussichten, die absolute Mehrheit seiner Partei zu verteidigen. Dazu Informationen von Martin Winkel. Die saarländische SPD blickt mit Zuversicht auf den kommenden Sonntag. Der Wahlkampf, ganz auf den Regierungschef und sozialdemokratischen Hoffnungsträger Oskar Lafontaine zugeschnitten, lief nach Wunsch. Mit Selbstbewusstsein präsentierte der Ministerpräsident im Wahlkampf die Bilanz seiner ersten sozialdemokratischen Landesregierung, die trotz der desolaten Haushaltslage einige Akzente setzen konnte. Die Neuordnung der Stahlindustrie, bei der man vor 5 Jahren noch den möglichen Konkurs mit einkalkulieren musste, ist weitgehend abgeschlossen. Durch neue Arbeitsplätze in Betrieben außerhalb des Montansektors konnte der erforderliche Personalabbau zum Teil aufgefangen werden. So geht auch die Arbeitslosigkeit im Saarland inzwischen leicht zurück. Der Strukturwandel in der alten Montanregion macht erste Fortschritte, ist aber noch lange nicht bewältigt. Neue Probleme drohen jetzt dem Steinkohlebergbau. Die SPD wirft der Bundesregierung mangelnden Einsatz für den Erhalt der Kohlebeihilfen vor und warnt vor neuen Zechenschließungen. In dieser Auseinandersetzung hat es der CDU-Spitzenkandidat Klaus Töpfer nicht leicht. Wenn der Bundesumweltminister von der drohenden Klimakatastrophe redet, für die auch die Kohle mitverantwortlich ist, gewinnt er damit kaum Stimmen bei Bergleuten, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Aber Stimmen gewinnen muss Klaus Töpfer auch bei den Arbeitern, wenn er sein Wahlziel erreichen will, die absolute Mehrheit der SPD zu brechen. Bei der Kommunal- und Europawahl letzten Jahres sackte die CDU noch unter ihr Landtagswahlergebnis von 1985 ab und landete bei etwa 35%. Um aus diesem Tief herauszukommen, ist die CDU Saar auf Unterstützung angewiesen. So wurde Bundeskanzler und Parteichef Helmut Kohl in den letzten Wahlkampfwochen gleich mehrfach eingeflogen und fast die gesamte Bonner Unionsministerriege war für den Kollegen Töpfer im Einsatz. Doch so sehr sich die Oppositionsparteien CDU und FDP auch mühten, Defizite der SPD-Landesregierung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen oder im Bereich der Abfallentsorgung anzuprangern, es war nicht die Umwelt- oder die Wirtschaftspolitik, die im Mittelpunkt dieses Wahlkampfes standen, sondern das von den Sozialdemokraten beanspruchte saarländische Wir-Gefühl. Die SPD setzt darauf, dass die Mehrheit der Bürger des kleinen, spät in die Bundesrepublik integrierten und dort oft vergessenen Saarlandes einfach stolz darauf ist, dass mit Oskar Lafontaine ein Saarländer im Brennpunkt der Bundespolitik steht. Die Oppositionsparteien versuchten zwar, aus Lafontaines möglicher Kanzlerkandidatur Wahlkampfmunition zu gewinnen. Man warf Lafontaine vor, er sei nur noch Ministerpräsident auf Abruf und sein designierter Nachfolger, der in Berlin geborene SPD-Fraktionschef Reinhard Klimt, sei schließlich ebenso wenig Saarländer wie der aus Schlesien stammende Klaus Töpfer oder der aus Karlsruhe an die Saar gezogene FDP-Chef Rehberger. Dem entgegnete Oskar Lafontaine mit entwaffnender Logik, dann müsse man bei CDU und FDP wohl schon jetzt mit dem Verlust der Bundestagswahl im Dezember rechnen, denn schließlich werde er nur als Kanzler, nicht als SPD-Oppositionsführer in Bonn bleiben. Zum Stolperstein auf dem Weg in die Bundeshauptstadt können für Oskar Lafontaine aber die kleinen Parteien werden. Wenn am Sonntag neben SPD, CDU und FDP auch die Grünen oder die Republikaner erstmals den Einzug ins Parlament schaffen, kann die absolute SPD-Mehrheit auch ohne große Stimmenverluste verloren gehen. Dass die FDP den Einzug ins Parlament wieder schafft, ist zu erwarten. Parteichef Horst Rehberger attackierte die SPD im Wahlkampf hartnäckig, vor allem wegen der weiter ansteigenden Staatsverschuldung. Eine sozialliberale Koalition lehnt er kategorisch ab. Anders dagegen die Grünen, die sich diesmal für eine Koalition mit der SPD ausgesprochen haben. Doch der Wahlkampf der Grünen war mit einer umstrittenen Spitzenkandidatin belastet und insgesamt eher lethargisch, sodass ein erneutes Scheitern an der 5%-Hürde, wie schon 1985, keine Überraschung wäre. Völlig unabsehbar ist dagegen das Ergebnis der Republikaner. Die Schönhuber-Partei hatte bei der Kommunalwahl letzten Jahres stellenweise bis zu 10% erreicht und in der Landeshauptstadt Saarbrücken mit zum Verlust der absoluten SPD-Ratsmehrheit beigetragen. Schönhubers Kundgebungen im Landtagswahlkampf waren gut besucht, auch von Gegendemonstranten. Angesichts innerparteilicher Querelen haben die Republikaner selbst ihre früheren Erwartungen auf mehr als 10% der Wählerstimmen aber längst nach unten korrigiert. Also, wahrscheinlich fange ich am besten erst mal damit an, Namen für die Dinge zu finden. Wenn ich aufgrund von, ich nenne es mal Schlussfolgerung, überhaupt Fortschritte in dieser, ich nenne sie mal Welt, machen will, also nenne ich es mal mein Magen. Ein Gehen oder Kitzeln in meinem Magen. Gut. Oh, oh, jetzt wird's aber ziemlich heftig. Und hey, was ist das für ein Pfeifen und Brausen, das in meinem, ich nenne es mal fix, Kopf vorbeifegt. Kopf, das klingt gut. Ja, Kopf, das tönt schön solide. Außergewöhnliches in heute Mittag, aber Minetti ist ja auch außergewöhnlich. Die Planungen in Belgien und den Niederlanden, Truppen aus der Bundesrepublik abzuziehen, werden von der Bundesregierung in Bonn zurückhaltend kommentiert. Regierungssprecher Dieter Vogel. Soweit wir das sehen, sind dieses Jahr die Äußerungen eines, wenn auch zuständigen Ministers, allgemeine Ankündigungen, allgemeine Vorstellungen, aber noch keineswegs etwa ein Beschluss. Die Bundesregierung würde großen Wert darauf legen, dass derartige Vorstellungen innerhalb des Bündnisses behandelt werden, dass sie natürlich auch einfließen müssten in die internationalen Verhandlungen zur Reduzierung von Truppenstärken. Unterdessen liegen dem Deutschlandfunk die genaueren Planungen der Belgier vor. Danach sollen bis 1992 zwei Flugabwehrraketengeschwader mit insgesamt 6 Staffeln ganz aufgelöst werden. Es handelt sich dabei um 2500 Soldaten, die von den Standorten Grefrath, Xanten, Kapellen, Düren und Blankenheim allesamt in Nordrhein-Westfalen nach Hause geschickt werden sollen. Rund 1400 Soldaten der belgischen Armee sollen 1990 und 1991 in ihre Heimat verlegt werden. Dabei handelt es sich um Teile des 80. Feldartilleriebataillons, das in Delbrück bei Köln stationiert ist, um eine Transportkompanie aus Köln-Niehl bis Ende 1990 und im kommenden Jahr dann um das 14. Flugabwehrbataillon aus Spich und die 68. Pionierkompanie aus Westhofen. Dann haben natürlich diejenigen, die mitmachen wollten, Angst gehabt, dass sie von jenen, die nicht mitmachen wollen, nun quasi geziehen werden der Komplizenschaft mit der SED, mit Regierungschef Modrow. Und das war die Hauptgefahr. Darin sahen sie dann, hätten sie dann eine Benachteiligung gesehen bei den Startchancen für die Wahlen am 6. Mai. Nun scheint das ja geregelt zu sein und scheint man sich geeinigt zu haben im Prinzip. Aber wie gesagt, die Bedingungen müssen noch ausgehandelt werden. Man hat offenbar ein ganzes Bedingungspaket geschnürt, wie Reinhard Schuld vom Neuen Forum sagte, der mal kurz vor die Türe kam. Aber wie die im Einzelnen aussehen, darüber lässt sich nur spekulieren. Man hat ja gesagt, das ist von allen Beteiligten gesagt worden, man will Modrow erst einmal dazu zwingen, öffentlich gewissermaßen einen Offenbarungseid abzugeben, zu bekennen, dass er ohne die jetzige Opposition in seiner Regierung nicht mehr handlungsfähig ist. Und zum Zweiten geht es natürlich auch um die Frage, wie viele Minister wird die Opposition stellen, wie viele Minister überhaupt wird von der SED noch drin bleiben, wie wird es mit der Mitgliedschaft sein, der Minister, die jetzt in der SED sind, muss die auf Eis gelegt werden, diese Mitgliedschaft, oder können sie die weiter ausüben? Kann Modrow zum Beispiel noch stellvertretender Parteivorsitzender sein, der er ja im Moment noch ist? Das sind also diese Fragen. Programmatisch scheint es, und in den Sachfragen, das wurde auch so am Rande bekannt, scheint es keine Probleme zu geben, nämlich, dass man sich konzentrieren will auf eine Art Notstand, Programm, um eben die DDR so weit zu stabilisieren, dass sie bis zum 6. Mai über die Runden kommt. In Polen hingegen, in dem neben Ungarn der Demokratisierungsprozess zuerst begann, setzt die Vereinigte Arbeiterpartei ihrer Existenz jetzt selbst ein Ende. Auf ihrem 11. und letzten Parteitag will sie sich morgen auflösen. Damit entstehen auch Fragen über die Enteignung der Partei. Hören Sie dazu unseren Korrespondenten in Warschau, Reinhold Vetter. 1637 Delegierte werden sich im Kulturpalast der Stadt versammeln, um das Ende der 1948 gebildeten Partei zu besiegeln und um eine neue linke Partei zu gründen. Mieczysław Rakowski, der erste Sekretär, kündigte an, die neue Organisation werde sich um die Mitgliedschaft in der Sozialistischen Internationale bewerben. Bereits auf seiner Sitzung am 6. Januar hatte das Zentralkomitee der PVAP einen Programmentwurf verabschiedet, der sich am Begriff des demokratischen Sozialismus orientiert. Gemeint ist ein gesellschaftliches System, das sich durch Parteienvielfalt und Parlamentarismus, durch Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtigkeit auszeichnet. Auch von lokaler und regionaler Selbstverwaltung ist die Rede. Wirtschaftspolitisch geht es um mehr Markt und Effizienz, aber auch um die Pflicht des Staates, regelnd einzugreifen. Die neue Partei soll sich in erster Linie als Interessenvertretung der Arbeitnehmer verstehen. Wird dieser Entwurf angenommen, dann ist auch in Polen das stalinistische Modell der Einheitspartei nur noch Geschichte. Schon vor einem Jahr kursierten Umgestaltungskonzepte an der Basis und in den oberen Parteietagen. Sozialdemokratisierung lautete das neue Schlagwort. Nach und nach entstanden Reformströmungen, wie etwa die Bewegung 8. Juli, die politische und organisatorische Veränderungen forderten. Bei den Beratungen des Kongresses am Wochenende dürften allerdings nicht in erster Linie Programminhalte im Zentrum der Auseinandersetzungen stehen. Unterschiedlich sind vor allem die Einschätzungen in Bezug auf die Parteigeschichte und damit auch die Geschichte des polnischen Nachkriegsstaates. Den konsequenten Reformern geht es um einen Beschluss, der aussagt, dass die kommunistische Linie von Anfang an ein Irrweg war und dass diese Linie immer wieder zu Fehlentscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geführt hat. Gegenwärtig ist nicht abschätzbar, wie viele Delegierte einer solchen Generalabrechnung zustimmen werden. Streit wird es wohl auch in Personalfragen geben. Ob Mieczysław Rakowski auch der neue Parteivorsitzende sein wird, scheint fraglich. Immerhin mehren sich die Stimmen, die sagen, ein wirklicher Neuanfang müsse auch durch neue Männer an der Spitze dokumentiert werden. So sprach sich zum Beispiel Marian Orzechowski, der die PVAP-Fraktion im Parlament leitet, gegen eine Wahl Rakowskis aus. Soldaten abgeschirmt, der Eingang des Senders, der jetzt Freies Rumänisches Fernsehen heißt. Keine Institution im Lande ist den Bürgern so wichtig geworden. Kaum ein Gebäude wird so massiv bewacht. Immer noch aufgestapelte Sandsäcke, Angst vor einer Gegenrevolution, vor Terroristen. Drei Kontrollen durch schwer bewaffnete Soldaten sind auch für Mitarbeiter erforderlich, um zum Sendestudio 4 zu gelangen, das jetzt pathetisch Admiralschiff der Revolution genannt wird oder Heldenstudio. Dort machen auch noch Journalisten, die 20 Jahre lang allabendlich dem Diktator gehuldigt hatten, huldigen mussten, wie Sie sagen, ein völlig neues Programm. Ceausescu, den Sie früher als Titan der Titanen rühmten, nennen Sie jetzt Dracula. Von Ceausescus weißer Villa, 1 Kilometer Luftlinie vom Sender entfernt, waren die Securitate kurz vor Heiligabend hierher vorgedrungen, hatten sich wilde Feuergefechte mit der Armee geliefert. Das freie rumänische Fernsehen ist stolz darauf, als weltweit einziger Sender eine Revolution live übertragen zu haben. 50% Verdienst am Machtwechsel schreibt man sich zu. Fasziniert verfolgen auch die Techniker den Spielfilm von den Nürnberger Prozessen, den das Fernsehen schon zweimal zeigte. Als Parallele Hitler, Ceausescu und zu den Prozessen, die jetzt hier im Lande laufen. In den letzten 5 Jahren sendete man hier täglich nur 3 Stunden Propagandaprogramm, weil die Frau des Diktators so schnell ermüdete und nicht mehr zensieren wollte. Hier im Heldenstudio gibt es mehrmals am Tag aktuelle Nachrichten und Gelegenheit für die inzwischen 18 Parteien, ihre Meinung zu sagen. Korrespondenten im Ausland fehlen, nicht mal in den Provinzen ist man überall vertreten. Die jetzt 11 Stunden Programm müssen mit nur 4 elektronischen Aufnahmekameras und einem einzigen Schneidetisch bestritten werden. In dieser Mittagssendung lediglich ein kleiner Film, eine Reportage über das knappe Kontingent an Kühlschränken. Immer kommt der sogenannte kleine Mann zu Wort. Für uns Petre Popescu, Chef des Aktuellen. Die erste Rolle des Fernsehens in der Gegenwart und in der nahen Zukunft ist die Erziehung der Massen, des Volkes zu in der ganzen Welt wichtigen Werten. Was müssen wir mit der Freiheit anfangen? Um aber über Freiheit zu sprechen, müssen wir frei sein. Um über Demokratie zu sprechen, müssen wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Eine neue Gesinnung bringen die alten Redakteure jetzt deutlich zum Ausdruck. Nur die Technik ist seit 1960 nicht mehr erneuert worden. Von diesem Raum aus überspielen ausländische Korrespondenten ihre Berichte in alle Welt. Auch der rumänische Außenhandelsminister trat am Abend zurück. Zurück zum Anfang der Sendung, der Orkan, die Folgen und die Aussichten. Mehr als 100 Tote und Hunderte von Verletzten, das ist die erste Bilanz des verheerenden Orkans, der gestern und in der vergangenen Nacht über Nord- und Mitteleuropa hinwegfegte. Am schwersten betroffen ist Großbritannien. 45 Menschen kamen hier ums Leben. Orkanböen wirbelten Sportflugzeuge wie Spielzeug durch die Luft. Mit Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern war der Sturm über die Niederlande gerast. Selbst Lastwagen kippten. 19 Menschenleben sind zu beklagen. In der Bundesrepublik kamen 8 Menschen ums Leben. Polizei und Feuerwehr waren pausenlos mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Hochwasser in vielen Moselgemeinden. Vielerorts kann man mit dem Auto nicht mehr weiter. Dass der anhaltende Zustrom von Aus- und Übersiedlern in die Bundesrepublik hier bei vielen Städten und Gemeinden, die ja für die Unterbringung zu sorgen haben, zu Engpässen führt, ist unbestritten. Wenn Schulzentren, Einrichtungen der Feuerwehr und sogar wie in Langenfeld hier im Rheinland eine ehemalige Leichenhalle als Notunterkunft ins Auge gefasst werden, dann kann man wohl nur noch von unhaltbaren Zuständen sprechen. Da wird dann auch das Argument vom Bundesinnenminister Schäuble ad absurdum geführt, nur das geltende Notaufnahmeverfahren stelle eine gerechte Verteilung sicher. Schäuble und seine Länderkollegen berieten heute in Bonn über die Lage und die Forderungen nach Gesetzesänderungen, um den Zustrom zu bremsen. Zur Sitzung und den Ergebnissen Alfred Schröder. Das Tor bleibt weiter offen. Es gibt keinen Grund für eine Torschlusspanik in der DDR oder in den Aussiedlerländern, sagte Innenminister Wolfgang Schäuble heute vor der Bonner Presse nach dem Treffen mit seinen Kollegen aus den Bundesländern. Sie waren übereingekommen, die Aufnahme für Aus- und Übersiedler trotz des anhaltend starken Zustroms vorerst nicht zu erschweren. Auch soll das Aufnahmeverfahren für DDR-Übersiedler, ebenfalls vorläufig, so der Minister, nicht abgeschafft werden. Im Kreis der Innenminister sei besonders über dieses Thema lange und ausführlich gesprochen worden, mit dem Resultat: Wir waren uns einig in dem Wunsch, dass die Lage in der DDR sich so bald wie irgend möglich so stabilisieren sollte, dass die hohe Zahl von Übersiedlern, die, wie ich oft gesagt habe, nicht die Stabilität in Deutschland und Europa fördert, möglichst bald zurückgeht und dass dann danach ein Verzicht auf das Aufnahmeverfahren ermöglicht werden könnte. Also haben wir ein Einvernehmen erzielt, dass wir das Aufnahmeverfahren jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abschaffen. Schäuble bekräftigte ferner, dass die Bundesregierung derzeit keine weiteren Änderungen an den Leistungen für Aus- und Übersiedler beabsichtige und dass auch das Staatsbürgerrecht nicht geändert werden solle. Keine dieser Maßnahmen würde zu einem Rückgang der Übersiedlerzahl führen, die im Januar im Schnitt bei fast 2.500 pro Tag gelegen habe. Im gleichen Zeitraum seien knapp unter 20.000 Aussiedler hier eingetroffen. Im heutigen Gespräch sagte Schäuble den Bundesländern 500 Millionen Mark Unterstützung für die Übergangsunterbringung zu, bedeutend weniger als deren Forderung von bis zu 2 Milliarden Mark. Schäuble äußerte sich positiv über die weitere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und er war überzeugt, dass man auch in Zukunft die großen Probleme so gut wie möglich gemeinsam zu bewältigen versuchen werde. Einigkeit bestand auch darin, dass man sorgsam darauf achten solle, dass bei den Menschen in der DDR und in den Aussiedlergebieten nicht der Eindruck erweckt werde, als würden die Chancen demnächst begrenzt werden. Dazu der Innenminister. Es gibt keinen Grund für eine Torschlusspanik und ich wiederhole die feste Entschlossenheit der Bundesregierung, in einer Zeit, in der Deutschland und Europa weniger geteilt sind, in der die Mauer durchlässig geworden ist, nicht neue Mauern zu errichten. Ungeachtet aller Schwierigkeiten werden wir daran festhalten und wir werden auch bei allen Anstrengungen, die hier zu leisten sind, sind wir uns darüber im Klaren, dass wir das Ziel der Einheit in Freiheit nur erreichen werden, wenn wir gerade jetzt nicht Deutsche in der Bundesrepublik Deutschland ausgrenzen. Auch bei der Aussprache des Bundestages über den Jahreswirtschaftsbericht spielte die Entwicklung in der DDR mit einer Hauptrolle. Die Aussagen zur Konjunkturlage hier und den Erwartungen boten ja auch wenig Anlass für eine echte Debatte. Zu sehr sprechen die Fakten für sich. Da blieb unter diesem Aspekt nur Raum für Grundsätzliches. Die nach wie vor hohen Arbeitslosenzahlen und die Frage, wie sozial unsere Marktwirtschaft so besehen denn tatsächlich ist. Aus Bonn, Karl Zawadzki. Die DDR sollte nach Auffassung von Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann nicht den Fehler von anderen ehemaligen Ostblockstaaten machen und immer wieder zu kurz springen. Sie sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass sie selbst darüber entscheidet, wo Arbeitsplätze für ihre Bürger entstehen, im Osten oder im Westen Deutschlands. Guter Wille ersetze aber nicht wichtige Detailentscheidungen, vor allem für Gewerbe-, Niederlassungs- und Vertragsfreiheit. Die gestern von der Volkskammer beschlossene Regelung für Gemeinschaftsunternehmen lasse zwar noch manche Wünsche offen, solle aber dennoch zusammen mit dem noch auszuhandelnden Investitionsschutzabkommen schnell in Gang gesetzt werden, meinte Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann. Wir haben der DDR eine Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, Unternehmensberatung, Ausbau des Tourismus, Fortschritte in der Energie, Telekommunikation, Verkehr und Umwelt konkret vorgeschlagen. Wir sind in der Lage, diese Hilfen kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Entscheidend für die weitere Entwicklung in der DDR ist, dass die DDR die Vereinbarungen für marktwirtschaftliche Politik sehr schnell in Gesetze umsetzt. Den Sozialdemokraten geht die Bundesregierung zu zögerlich vor. Gerade jetzt, nach den Reformsignalen aus Ost-Berlin, nach der Ankündigung von Niederlassungs- und Gewerbefreiheit, nachdem Mehrheitsbeteiligungen an DDR-Unternehmen möglich sind und mit dem Aufbau eines Bankensystems begonnen wird, müssten Hilfsangebote nicht nur angekündigt, sondern auch in Gang gesetzt werden, forderte der SPD-Wirtschaftsexperte Wolfgang Roth und hielt der Bundesregierung vor. Im Wesentlichen kündigt sie nur Verhandlungen in der gemischten Wirtschaftskommission an, statt dass sie, was wir seit Wochen fordern, einseitig konkrete, spürbare, sofortige Hilfe, Zeichen der Hoffnung in der DDR selbst zu setzen. Hilfsangebote an die DDR, wie sie bei Ihnen anklingen, haben immer nur mittelfristigen Charakter. Sie müssen aber nach unserer Auffassung sofort wirksam werden. Roth betonte, es gehe jetzt um direkte und konkrete Hilfen für die Menschen in der DDR. Es gehe darum, eine Perspektive für die Menschen in ihrem Land zu eröffnen und sie zum Bleiben zu bewegen. Die Menschen in der DDR könnten sehr wohl zwischen den Leistungen der Regierung Modrow und den Hilfen aus der Bundesrepublik unterscheiden. Auch der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff drängte, jetzt könne nicht mehr zugewartet werden, jetzt sei die Zeit. Das ehemalige SED-Politbüro-Mitglied Herrmann ist verhaftet worden. Wie die Pressestelle des Generalstaatsanwalts der DDR am Vormittag in Ost-Berlin bekannt gab, wird gegen ihn im Zusammenhang mit seiner Verantwortung für die Medienpolitik der vergangenen Jahre wegen Hochverrats ermittelt. Herrmann war vor einer Woche aus der Partei und gestern aus dem Verband der DDR-Journalisten ausgeschlossen worden. Der Generalstaatsanwalt hat auch gegen den früheren Vorsitzenden der staatlichen Plankommission Schürer Haftbefehl erlassen. Ihm wird verbrecherischer Vertrauensmissbrauch vorgeworfen. Die kommunistische SED-PDS befindet sich nach Ansicht von Kanzleramtsminister Seiters durch die Austrittswelle auch prominenter Politiker in einem Auflösungsprozess. In einem Interview der Kölner Zeitung Express sagte Seiters, die Partei verliere zunehmend an Durchsetzungsfähigkeit. Allerdings sei in der Bevölkerung weiterhin die Befürchtung vorhanden, dass an verschiedenen Stellen versucht werde, die alten Machtpositionen der SED zu halten. Der Kanzleramtsminister bekräftigte, Bonn wolle bereits vor den Volkskammerwahlen am 6. Mai alles Notwendige tun, um den Menschen in der DDR eine Zukunftsperspektive zu geben. Ein sofortiges Ende der Debatte über die Auflösung der SED-PDS hat der Parteivorsitzende Gysi gefordert. In einem Interview mit der Zeitung Neues Deutschland sagte er, andernfalls komme die Partei nicht mehr zu konstruktiver politischer Arbeit und zur Regelung der zahlreichen Sachfragen. Wörtlich fügte er hinzu, es wird keine Kapitulation geben. Die überwiegende Mehrheit der Kreisvorsitzenden und Vertreter der Bezirksvorstände der SED-PDS habe diesen Standpunkt gestern bei den Beratungen in Ost-Berlin eingenommen. Gysi betonte, starke Zustimmung habe auch der Vorschlag gefunden, sich vollständig von dem alten Parteinamen SE zu trennen. Es gehe dabei nicht um Flucht aus der Verantwortung für die Fehler der Vergangenheit, sondern um das deutliche Bekenntnis, die antistalinistische Erneuerung weit konsequenter als bisher voranzutreiben. In Gotha soll heute wieder ein Landesverband Thüringen der Sozialdemokraten gegründet werden. Gäste des Parteitages, der am Vormittag seine Arbeit aufgenommen hat, sind der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt und das Präsidiumsmitglied Bahr. Brandt, der heute auch Eisenach besuchen will, wird am Nachmittag gemeinsam mit Bahr auf einer Kundgebung in Gotha sprechen. In Städten fanden 1869 und 1875 wegweisende Parteitage der deutschen Sozialdemokratie statt. In Karl-Marx-Stadt, dem früheren Chemnitz, hat am Vormittag der Gründungsparteitag der Deutschen Forumpartei, DFP, begonnen. Die 150 Delegierten, die sich von der Oppositionsgruppe Neues Forum abgespalten haben, wollen über Programm und Satzung beraten. Außerdem stehen die Wahl eines Vorsitzenden und eines Bundesvorstandes auf der Tagesordnung. Nach Angaben eines Sprechers versteht sich die DFP als Partei der Mitte. Sie wolle für eine Vereinigung Deutschlands und für die soziale Marktwirtschaft eintreten. Auf einem Kongress der FDJ soll an diesem Wochenende ein neuer sozialistischer Jugendverband gegründet werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN wollen die etwa 2000 Delegierten, die sich am Vormittag in Brandenburg im Bezirk Potsdam versammelt haben, bis morgen einen Namen festlegen sowie über Programm und Satzung diskutieren. Die neue Organisation werde sich als selbstständig, demokratisch, antifaschistisch und politisch links verstehen. In den vergangenen Wochen hatten viele Mitglieder der FDJ verlassen. Zugleich entstanden mehrere Jugendverbände sowie Gruppen und ein Studentenbund. Der DDR-Geheimdienst soll jahrelang den gesamten Telefonverkehr von Bonner Ministerien, des Kanzleramts, des Parlaments und der Parteien mit West-Berlin abgehört haben. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Bonner Staatssekretär. Das Blatt zitiert den Staatssekretär zu entsprechenden Angaben von Überläufern mit den Worten, der gesamte politisch-administrative Bereich ist mit einer Perfektion überwacht worden, die uns erschreckt hat. Gewichtige Indizien deuteten zudem darauf hin, dass auch der Telefonverkehr innerhalb der Bundeshauptstadt angezapft worden sei. Es lägen Hinweise vor, so der Staatssekretär nach Darstellung des Spiegel, dass die Regierung Modrow die umfassende Abhörpraxis fortführen lasse. Bei wichtigen Mitteilungen setzten die Bonner Regierungsstellen deshalb verstärkt Kuriere ein. Kaschmir gleicht einem besetzten Land. Das Tal ist besetzt von der indischen Armee. Die Regierung in Delhi hat im Einvernehmen mit dem Gouverneur Jagmohan weitere Truppeneinheiten in das unruhige Land beordert. Soldaten, Polizei und paramilitärische Verbände sind nun schwer bewaffnet und offenbar zu kompromisslosem Durchgreifen angehalten, präsent auf allen Straßen. Zugleich verhängte Gouverneur Jagmohan eine strikte Nachrichtensperre zum Leidwesen hunderter von Journalisten, die über die gestern erwarteten Konfrontationen berichten wollten. Gestern feierte Indien seinen Republic Day mit Umzügen und Paraden in allen größeren Städten des Landes. Allgemein wurde damit gerechnet, dass die militanten Separatisten im Kaschmirtal diesen Tag nutzen würden, um der Welt ihre Ablehnung Indiens, zu dem dieser Teil Kaschmirs seit den 50er Jahren gehört, durch spektakuläre Aktionen zu verdeutlichen. Dank des massiven Aufgebots an Sicherheitskräften blieb es jedoch ruhig. Mit Ausnahme eines blutigen Zwischenfalles in Srinagar, bei dem 9 Menschen ums Leben kamen. Die 9 hatten zusammen mit anderen vermummten Jugendlichen versucht, eine Polizeistation in Brand zu stecken. Sie starben, nachdem sie entdeckt wurden und die Soldaten das Feuer eröffneten. Ein Sprecher des Gouverneurs erklärte heute, nach Erkenntnissen der Polizei habe die kaschmirische Befreiungsfront beabsichtigt, am Republic Day die Radiostation und die Dependance des indischen Fernsehens in Srinagar zu besetzen und den freien, unabhängigen und islamischen Staat Kaschmir auszurufen. Dieses Vorhaben sei dank der Präsenz der Armee verhindert worden. Immer nachhaltiger vergiftet derweil der Kaschmir-Konflikt das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan. Delhi hat erneut massive Warnungen vor einer weiteren Einmischung in indische und kaschmirische Angelegenheiten an die Adresse Islamabads gerichtet. Und die bisherige Reaktion der pakistanischen Regierung auf die indischen Vorwürfe als unbefriedigend und unfriedlich bezeichnet. Die neue Regierung in Delhi unterstützende indische Volkspartei hat inzwischen gefordert, den beabsichtigten Besuch des indischen Außenministers Gujral in Islamabad abzusagen und einen Rettet Kaschmir-Nationaltag im ganzen Land auszurufen. Der Kaschmir-Konflikt beeinflusst auch das Verhältnis Indiens zu anderen islamischen Staaten. So hat Iran den Besuch des indischen Außenministers in Teheran, der für die nächste Woche vorgesehen war, mit dem Hinweis auf die indische Kaschmir-Politik abgesagt. Der in Pakistan residierende Präsident der kaschmirischen Befreiungsfront, Amanullah Khan, reist zurzeit durch die Hauptstädte islamischer Länder, um die Regierungen dort zur Unterstützung des kaschmirischen Aufruhrs in Indien aufzufordern. Dort auf den Magen schlägt, sind neue Erkenntnisse über das Ausmaß und die Perfektion der Telefonspionage. Innenstaatssekretär Hans Neusel heute gegenüber dem Südwestfunk. Die technischen Möglichkeiten gegnerischer Nachrichtendienste, insbesondere auch der Hauptverwaltung Aufklärung beim MFS, waren uns seit langen Jahren bekannt. Darauf haben die Sicherheitsbehörden immer wieder hingewiesen und sie werden in jedem dienstlichen Telefonverzeichnis der Behörden, aber auch zum Beispiel im Telefonverzeichnis des Deutschen Bundestages, ganz vorne eine Sonderseite finden, wo auf die Mithörgefahren hingewiesen wird. Unsere Informationen gehen dahin, dass die Tätigkeit der Hauptverwaltung Aufklärung fortgesetzt wird bis in die letzte Zeit hinein. An historischem Platz hat sich die Sozialdemokratie in Thüringen heute wieder begründet. Gotha, heute Kreisprovinz, früher Residenz, war Schauplatz eines denkwürdigen SPD-Parteitags aus der Frühzeit der SPD. 1875 verabschiedeten die Genossen ein Gotha-Programm, damals noch als Partei der Arbeiterklasse. Heute, dass sie dabei sein würden, das hatten einige Gruppen schon nach dem letzten runden Tisch am Montag zu erkennen gegeben. Eine entscheidende Frage war noch, würden alle mitmachen? Um in einer faktisch großen Koalition ein Signal für die DDR zu setzen, auch um der Bevölkerung nicht das Bild einer in sich zerstrittenen, unübersichtlichen, nur neinsagenden, debattierenden Opposition zu vermitteln. Welche Ministerien sollten übernommen werden? In welcher Stärke sollte man sich beteiligen? Einige meinten, so gering wie möglich. Wozu man sich schließlich durchrang, ließ lange auf sich warten. Die Opposition will auf keinen Fall eine Koalitionsregierung verschiedener Parteien. Die geschäftsführende Regierung hat einen parteiunabhängigen Status. Die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Personalregierung erfolgt durch den runden Tisch. Ministerien, die die Opposition interessieren, Wirtschaft und Umwelt, Außen, Innen, Justiz, Kommunalpolitik sowie Arbeit und Soziales. Wie das im Einzelnen ohne Parteizugehörigkeit geschehen soll, Fragezeichen sind angebracht. Bis zum Wahltag am 6. Mai werden die Regierungsmitglieder vor dem Gang zum Kabinettstisch, also jedes Mal, ihren Parteimantel an der Garderobe abgeben. Das hindert sie aber nicht, sich für den Wahlkampf wieder warm anzuziehen und vielleicht noch einen molligen Schal von den Freunden aus dem Westen. Schon gibt's Gezänk, wer wen zu kräftig unterstützt. Die SPD ist empört über Behauptungen der Unionsparteien, ihre Partnerpartei in der DDR sei von der SED unterwandert. Der CDU-Generalsekretär wirft der Ost-SPD vor, die Oppositionskräfte aufgesplittert zu haben. Streit auch über Tempo und Umfang der Wirtschaftshilfe. Immerhin können DDR-Bürger schon bald Kredite aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm, dem alten Marshallplan, in Höhe von insgesamt 6 Milliarden Mark aufnehmen. Aber schon kommen Klagen wegen Bevormundung. Nach der deutsch-deutschen Euphorie nun der nüchterne Alltag. Eine gereizte und genervte Wirtschaftsministerin stellte sich in Ostberlin der Presse. Regierungssprecher Mayer warf gar den bundesdeutschen Medien und Politikern vor, sich als Vormund der DDR aufzuspielen. Sich offen in die inneren Angelegenheiten der DDR einmischen und das von ihnen doch sonst so befürwortete Recht auf Selbstbestimmung außer Kraft zu setzen versuchen. Auch auf diese Weise kann die politische Stabilität in der DDR unterhöhlt werden, was den Bürgern mitnichten Mut machen dürfte, im Lande zu bleiben, wo sie so dringend gebraucht werden. Der Hintergrund dieser Äußerungen ist klar. Die anhaltende Ausreisewelle von DDR-Bürgern, die auch Bonner Politiker gestoppt sehen wollen. Und darum sagen wir, ihr dürft nicht ständig, nachdem wir nun auf Tempo hier machen, nachdem wir Signale setzen, nun ununterbrochen sagen, aber nun müsst ihr noch die politische Bedingung und dann noch jene politische Bedingung erfüllen, bis wir nun endlich mit dem wahrmachen, was in Dresden Herr Kohl und Herr Modrow miteinander verabredet haben. Also ich sehe hier beide Seiten in der Pflicht. Ich kann gut einschätzen, was wir tun. Ich habe den Eindruck, dass die andere Seite gefordert ist, nun auch Signale zu geben. Zurück zur DDR. Was hat sie anzubieten, um von der Plan zur sozialen Marktwirtschaft zu kommen? Volle Gewerbefreiheit für Handwerker, für Handels- und für Dienstleistungsbetriebe, Zulassungsbeschränkungen und eine festgeschriebene Zahl der Beschäftigten sollen aufgehoben werden. Für Existenzgründungen können Kredite in D-Mark West oder Ostmark beantragt werden. Eine Art Kommission wird dann entscheiden, wer und wie viel jeder Neuunternehmer bekommt. Von der Gewerbefreiheit erhofft sich Frau Luft eine ganze Menge. Damit Chancen zu schaffen, Entwicklungschancen für Menschen, die gern selbst kreativ tätig sein möchten, die einen kleinen Betrieb gründen möchten, die sich an die Spitze solcher Prozesse stellen möchten, die damit etwas leisten für die Konsumgüterversorgung in diesem Lande, für attraktivere Dienstleistungen. Hat die Regierung bei der Gewerbefreiheit marktwirtschaftlich zugelegt, tut sie sich bei der Mehrheitsbeteiligung ausländischer Unternehmen immer noch schwer. Hier liegt die generelle Schwelle nach wie vor bei 49%. Der ausländische Anteil kann höher sein, wenn der Zweck des Unternehmens eine höhere ausländische Beteiligung im volkswirtschaftlichen Interesse rechtfertigt oder wenn es sich bei den Beteiligten um Betriebe kleiner und mittlerer Größe handelt. Kleinere und mittlere Betriebe, das heißt für Frau Luft eine Beschäftigungszahl von 100 bis 500 Personen. Gummi ist die Formulierung im volkswirtschaftlichen Interesse. Da sind den Bürokraten wieder alle planwirtschaftlichen Interpretationsmöglichkeiten gegeben. Wie sagte Frau Luft doch treffend, die Flasche ist jetzt halb voll und nicht halb leer. Es war vor allem die Gewerbefreiheit, die Kanzleramtsminister Seiters lobende Worte für die Wirtschaftsreformen in der DDR finden ließ. 42.000 DDR-Bürger, die seit 1. Januar in die Bundesrepublik gekommen sind. Ministerpräsident Modrow braucht jetzt Taten statt Diskussionen in der Wirtschaftspolitik. Wenn er am 13. 14. Februar in Bonn zusammen mit den Oppositionsvertretern Helmut Kohl treffen wird, dürfte er auf das Tempo seiner Reformen verweisen und sich, wie er es sieht, Bonner Einmischungen verbitten. Mehr Nachrichten aus der DDR. Dresdens Oberbürgermeister Berghofer ist aus der SED-PDS ausgetreten und als Parteiloser in seinem Amt einstimmig bestätigt worden. Leipzig ist ohne Regierung, nachdem sich das Stadtparlament wegen der Wahlfälschungen im Mai vorigen Jahres selbst aufgelöst hat. In mehreren Städten gab es Warnstreiks, weil die Werktätigen mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen wollen. Und für die Bundesbürger ist eine Reise in die DDR oder nach Ostberlin jetzt noch einfacher geworden. Es geht zügig am Übergang Heinrich-Heine-Straße. Bundesbürger zeigen nur ihren Pass, Berliner ihren Personalausweis. Bisher bekamen sie bei der Einreise in die DDR eine Zählkarte, die sie bei der Ausreise ausgefüllt wieder abzugeben hatten. Damit ist jetzt...